I'm schneuzen. A zi zi zu za schneuzen zn zn. Zn zn. Zn schneuzen. Schneuzen. Ich warte wieder mal auf die Lisi. Die wird sich noch die Haare bürsten. Oh Mann. Da kann man eine Edition draus machen, was die Leute so tun, bevor die Leitung aufgebaut ist. Schneuzen zum Beispiel, zum Beispiel. Schneuzen. Auch so ein ähnliches Geräusch. Schneuzen, zn, zn. Zn, zn. Ha! Mhm. Schau mal. Aber auf den ersten Klick. Hallo, Lisi. Guten Tag, Lothar. Mhm. Ich schick dir mal ein Rauschen, okay? Bitte. Was rauscht da jetzt so laut? Bei mir oder bei dir? Bei dir. Also ich hätte jetzt einmal gesagt nichts. Interessant. Weil das Rauschen meiner Flöte war leiser als das Umgebungsrauschen, das ich über den Kopfhörer höre, das aber scheinbar nicht von dir stammt, sondern aus meiner Umgebung. Sehr interessant. Teekessel ausgeschaltet? Alles weg. Das ist wirklich interessant. Und es kommt aus dem Kopfhörer oder wenn du den abnimmst, ist das Rauschen weg? Ich versuche mal, okay? Ja, dann ist es weg. Es könnte sein, vielleicht das Rauschen des Heizkörpers übertragen, also aufgenommen durchs Mikrofon übertragen. Sehr interessant. Da wären wir ja schon fast bei John Cage. Ja, ich hoffe es. Also, wir müssen auf alle Fälle auf Phonik sagen, dass Sie in dieser Episode das Rauschen nicht rausrechnen dürfen, weil das ist auf Knopfdruck weg mit dieser intelligenten Algorithmus, der zuerst das Rauschen lernt in einer Aufnahme und dann das anwendet auf die Spur. Das ist wirklich dann rauschfreier. Das wäre jetzt dann in unserem Fall ausdrucksärmer, ne? Ja, richtig, genau. Elisabeth, ich spiele dir auch was vor. Gerne. Was hörst du da? Also am Anfang mein Herz klopfen. Zwei Sekunden. Und dann, zwei Sekunden so, boah, mein Herz klopft. Und dann, weil ich ja ein bisschen vorbereitet war schon auf das Ereignis, ich glaube, es war eine aufgenommene Rolltreppe, stimmt's? Ja, das stimmt. Und da würde mich wirklich interessieren, was hörst du da? Also ich höre hauptsächlich ein mechanisches nicht poltern, als würde eben irgendwo eine Kette oder eine Rolle über ein Hindernis hinweg sich bewegen. Also so ein Abreiben von zwei harten Elementen, so was in die Richtung. Mhm. Also du hörst da auch gleich, oder das sprichst du zuerst gleich an, was Rhythmisches eigentlich. Genau, genau. Also etwas, ein kleines Detail, das sich wiederholt. Ein Loop mhm. eigentlich. Ein Loop, ja, genau. Und ja. Ich spiele das noch einmal vor. Es ist nämlich auch ein Singen dabei, also ein hochfrequentes Sirren. Ja. zusätzlich zu diesem Klackern dieses Sirren. Das heißt, da dürften, der Normalbetrieb dürfte dieses Sirren sein, die Rolltreppe läuft und dass sie so klackert, das müsste man dann jemanden fragen, der Rolltreppen wartet. Der würde nämlich sofort als das vermutlich als Defekt hören. Wobei es auch noch ein Menschenlärm auch noch aha, dabei. Ja, genau, okay. Ja, also es war auch noch so ein bisschen Menschengeräusch. Ja, genau. Und dieses hohe Sirren, vielleicht ist es, wenn sich irgendwo im Raum, wo diese Rolltreppe sich befindet, irgendwo was verstärkt, dass was mitschwingt. Aha. Vielleicht nicht unbedingt in der Rolltreppe, aber keine Ahnung, eine Neonröhre oder ein anderes Metallteil. In Resonanz. In Resonanz. Mhm. Ja, sehr schön. Ich finde es auch schön. Also ich finde Rolltreppen, die klappern, auch wenn sie vielleicht defekt sind, sind die schöneren Rolltreppen, die akustischen. Die, die glatt laufen, sind eigentlich eh nicht so aufregend. Und eher dann schon ein bisschen langweilig, weil sie nur funktionieren. Genau, und wenn ich so eine rhythmische Rolltreppe habe, gehe ich auch immer ganz beschwingt weg und pfeife nur irgendwas mit dazu. Das war vielleicht dieses Pfeifen. Nein, das war nicht von mir. Übrigens, noch ein Geräusch habe ich mich vor der Aufnahme geschneuzt und habe aber dann auch noch laut gesagt, dass ich mich schneuze und schneuzen, finde ich schon sehr witzig. Und dann habe ich meine Papierschere geholt. Oh, die klingt genauso. Schneuzen, zinzen. Ich sehe, Lothar, du bist ganz in deinem Element. Während ich warte, bis du zum Mikrofon eilst. Oh. Nein, ich hab's nicht eilig. Ein leis. Aber du hast mehr zu tun. In diesen Momenten passiert oft was Kreatives. So dieses Zuwarten auf ein Ereignis, ist man schon in einer gewissen Spannung und dann, ja. Und dann hat man vielleicht so kreative Momente. Ich glaube auch. Der Hund liegt am Sofa, hat er sicher auch gerade, der wartet, glaube ich, gerade auf nichts. Dem geht's aber auch gut. Dem geht's auch gut. Ich meine deswegen auch vielleicht in deinem Element, weil du ja schon auch ein kreativer Gestalter bist, der mit Aufnahmetechnik ja auch viel zu tun hat. Ja, schon. Und wenn man eine Radiosendung macht, dann sucht man ja wirklich Geräusche und zwar eher jetzt solche, die irgendwie eine Aussage haben. Also Verkehrsrauschen ist so das Nichtgeräusch, das ist irgendwie leider immer dabei oder Flugzeugrauschen, aber wenn irgendwo ein Brunnen plätschert und dabei noch was Pling macht, weil jemand eine Münze nicht reinwirft, sondern auf den Brunnenrahmen, das sind dann eigentlich die interessanten Geschichten fürs Radio. Aber dann würdest du sagen, dass das Geräuschhafte in der Gestaltung einer Radiogeschichte ein wichtiges Gestaltungselement ist? Ja, die halbe Miete wird leider oft vernachlässigt zugunsten des Wortes. Also wenn man so Radiobeiträge hört, wird überwiegend gesprochen. Um Inhalte zu transportieren. Um Inhalte zu transportieren, die man eigentlich aber auch durch Geräusche, wenn man sich Zeit nimmt, sehr gut auch transportieren könnte. Also es ist das eigentlich das Wechselspiel, beides ist eigentlich gut. Aber dann würdest du vielleicht aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung auch als Radiomacher sagen, dass das Transportieren von Inhalten in diesem Wechselspiel von den reinen, ästhetisch sauberen, gesprochenen Klängen zu den Umgebungsgeräuschen, die nur durch ihre Abstraktion auch wieder zu einer neuen Aufmerksamkeit führen können. Dass da darin auch ein kreativ-künstlerischer Prozess steckt. Absolut, und das muss man lernen. Wenn man das nicht gelernt hat, weiß man nicht, wo man hinhört oder dass es sich auszahlt, hinzuhören. Ich fand das interessant, in dem Booklet von Gerald Resch geschrieben, das war eine Jubiläums-CD zur Szene der österreichischen Musik 2006. Der Komponist mit dem Blutrausch. Nein. Das wäre wer anderer? Nein. Genau, das war auch, glaube ich, ein Gerald, aber Schädel. Ach, sorry. Gerald Resch ist unter anderem auch Komponist, aber auch ein Musikjournalist beziehungsweise auch Theoretiker, lehrt auch, glaube ich, Komposition. Jedenfalls hat der das Geräusch oder die Beschäftigung mit dem Geräusch im 20. Jahrhundert ein bisschen kategorisiert, eingeteilt in das haptische Erleben oder Erweitern der spieltechnischen Möglichkeiten. Was ist denn haptisch? Naja, das, wie man was angreift, ne? Wie man etwas bedient. Und wenn man jetzt ein Instrumentalist ist oder auch ein Sänger, wie greife ich mein Instrument an? Was kann ich damit alles anstellen sozusagen, außer eben diese klassische Art, möglichst saubere, reine Töne zu produzieren. Und da hat sich im 20. Jahrhundert ganz viel getan. Da haben wir uns ja auch schon damit beschäftigt in vergangenen Episoden. Und dieses Geräuschhafte, die geräuschhafte Qualität des Klangs, das auch wirklich zu thematisieren, ist schon nochmal ein großes, breites Feld in der neuen Musik. Und dieses Haptische bezieht sich jetzt auf die Spielerin oder den Spieler, der, wenn er haptisch arbeitet, einfach andere spieltechnische Möglichkeiten erweitert. Genau, also wenn man zum Beispiel, ich kann gern ein kleines Hörbeispiel spielen, wenn man jetzt zu der reinen Tongebung auf dem Blasinstrument mit Zischlauten, mit kleinen Mikrointervallen, mit Konsonanten gesprochene, die Töne verändert, verfärbt, geräuschhafter macht sozusagen. Ja. Und da hat ein Komponist, Mischa Käser, ein Schweizer, 1991 ein Stück geschrieben für 3 bis 6 Blockflöten, Dupuy Tren. Und der hat in einem Teil des Stückes versucht, über Konsonanten die reine Spieltechnik zu erweitern. Ich versuche mal, ich finde das nämlich gar nicht einfach. Wilde Sache. Das braucht eine enorme Mikrokoordination. Oh, Entschuldigung, du bist ja noch dran. Und so weiter und so fort, genau. Also dieser Wechsel von Lippenstellung, von Zungenstellung und in Kombination mit dem Rhythmus, der notiert ist ganz, ganz klar. Und das in Kombination jetzt noch mit 3, 4 Instrumenten, kann man sich vielleicht vorstellen, wie sich daraus eine ganz eigene Geräuschkulisse entwickeln kann. Wow, ja. Sehr cool. Ja, und das passiert bei vielen anderen Instrumenten auch ganz, ganz häufig. Also ein Stück von einer Kanadierin in Graz lebende Erin G., die vokal sehr viel macht. Also das, was ich jetzt sozusagen hauptsächlich auf dem Instrument gemacht habe oder mit dem Instrument, passiert da ganz viel ohne Instrument. Also dieses und so weiter, also ganz viel über Sprachlaute auch. Und auf den Geigen, auf den Streichinstrumenten zum Beispiel ist ganz viel auch über, wie lege ich einen Finger auf die Saiten, mit welchem Druck, also sozusagen vom klassischen Verhältnis, optimales Druckverhältnis der Finger des Bogens mit der Bogengeschwindigkeit, über welche Saite zu streichen, sich da ganz bewusst davon zu entfernen und unübliche Verhältnisse auszuloten. Ja, das hatte ich einen Link geschickt von Ole Henrik Mø, ein Norweger, der ein Solostück für Violine geschrieben hat, Chacona. Und da passiert ganz viel über das Geräuschhafte, sich vom klassischen geräuscharmen, möglichst geräuscharmen Geigenspiel zu entfernen. Das ist ja gerade eigentlich das, was oft so verpönt wird, wenn jemand anfängt, ein Streichinstrument zu spielen, wie das quietscht und knarrt und knarzt und ist furchtbar anzuhören. Aber gerade das zu kultivieren, ergibt eine ganz eigene Klangästhetik. Naja, und es kommt ja auch niemand auf die Idee, geräuschlos zu tanken. Das ist immer Teil der Miete, dass da irgendetwas klappert und auch dreht und wenn dann diese Tankanzeige rattert. Und das wäre ja dann in der Musik ja auch ganz schön. Also John Cage find, hast du, glaube ich, auch gesagt. Genau, ich habe John Cage erwähnt, der diesen angeführten dritten Aspekt zum Geräusch thematisiert hat. Der zweite war eigentlich über technologische Mittel Geräusche zu fixieren. Eben eigentlich das, was du ja auch hauptsächlich machst durch in deiner Arbeit, also Tonbänder, Geräusche zu fixieren und dann aber auch zu transformieren. Aha, und der erste, das Haptische praktisch, also das, dass man es erweitert. Das zweite, dass man es fixiert, also aufspürt mit technologischen Mitteln. Und das dritte dann praktisch, dass man es musikphilosophisch macht, dass man einfach den Musikbegriff erweitert. Genau. Und das war… Das Tanken mit einbezieht. Das Tanken mit einbezieht, genau. Und das war John Cage großer Anstoß in seinen Hörerfahrungen, sich in einen schalldichten Raum einsperren zu lassen. Und sozusagen in der Stille hat er aber dann eben seine eigenen Körperfunktionen als rhythmische Geräusche wahrgenommen, ganz bewusst sozusagen. Mhm. Und die Erkundung dieser Bewusstseinsveränderung war so auch Anstoß seiner Beschäftigung mit dem Geräuschhaften in der Musik. Dieses berühmte Stück 433, wo die Musiker auf der Bühne sitzen, aber genau gar nichts tun. Genau. Das ist etwas, im Grunde genommen man kann damit immer noch provozieren. Also ich finde immer das Wort Provokation ein bisschen gefährlich, weil sich das so manchmal so zum Selbstzweck ausdehnt. Aber wenn man sich als Künstler damit behauptet, dass man Agierende auf eine Bühne schickt, die eigentlich gar nichts tun, ist das schon auch provokant. Ja, das bricht ja einen Vertrag, der ja vorher mündlich abgeschlossen wurde. Wir spielen euch was vor. Genau. Und dann, müsste man den Vertrag wir lassen euch wahrnehmen oder wir bringen euch da den Rand der Verzweiflung. Euch mit etwas auseinanderzusetzen, was ihr vielleicht gar nicht möchtet oder so. Ja? Also man muss vielleicht in der neuen Musik, im Speziellen in dieser sehr, sehr radikalen Art der Ästhetik, vielleicht die Hörverträge vorher anders definieren. Nochmal durchschauen. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich das Beruhigende für viele Menschen in der Kirche, weil der Vertrag dort nie gebrochen wird. Die Wandlung findet immer im gleichen Ritus statt und die Minuten, die dafür gebraucht werden, sind wirklich vorher schon gut bekannt. Wäre auch immer interessant, wenn der Pfarrer ein bisschen mehr auf Performance da setzt und diese drei Aspekte ein bisschen mehr einbaut. Wie weit man so eine Wandlung hinauszögern kann. Also es gibt da sicher auch Möglichkeiten. Subversiv nämlich. Subversiv, ja. Genau. Provokant auch das eine oder andere als Gestaltungsmittel mit einzusetzen. Es wird ja auch gemacht, also es gibt ja durchaus auch Rituale, auch in der Musik und vor allem auch in der neuen Musik, die sich ja da Anleihen genommen haben. Ja, also auch aus diesen Zeremonien, die in religiösen Städten stattfinden. Man kann ja auch sagen, der Sprechgesang, der Psalmen oder diese Litaneien, dieses ewige Wiederholen von Sprachrhythmen, das gibt es ja auch in der neuen Musik. Und da kommt schon teilweise vieles auch aus diesem ritualisierten, katholisch geprägten Umfeld. Na und vom Geräuschhaften her, der Weihrauchkessel, wenn der so geschwungen wird und dreimal klapp, klapp macht, der Deckel da mit an dieser Schnur, da wird schon auch mit Geräuschen inszeniert. Na klar, oder wenn der Priester mal von ganz hinten bis dann an den Altar schlurft, ja, und sozusagen alle ehrfürchtig aufstehen und dieses Geräusch des gemeinsamen Aufstehens und das. Ah ja, genau. Also das sind da passiert ganz vieles auch an Gemeinschaftlichkeit über ein definiertes Geräusch oder alle knien sich nieder. Das hat auch ein ritualisiertes, geräuschhaftes Element. Ein ritualisiertes Rumpeln. Verbindet. Also was ich sehr verbindend finde, das ist, sich zu lösen von der Idee, es muss alles sauber und rein sein, damit es Bestand hat. Das finde ich sehr, sehr befreiend auch. Und ja, beim Glas im Gläserkasten, wo man dann den Partiss reinschüttet, das muss schon sauber sein und blitzblank. Also da möchte ich dir nicht folgen. Aber wie man das dann einschüttet oder das ploppt, wenn man sich ein Bier aufmacht und dann dieses erste, also dieses Geräusch des guten Abendbieres ins Glas, also es hat sicher ein Barkeeper mehr Anteil am geräuschhaften, zeremonischen, als er denkt. Ja, verstehe als er schon. Denkt, und wenn ich das fürs Radio zum Beispiel aufnehme, dieses Plopp vom Bier, das wird eigentlich nicht gut funktionieren, wenn ich mit dem Mikro nah rangehe, auch bei Streichhölzern nicht, weil das dann klingt wie eine Explosion und man muss sich wirklich da eine Situation suchen, wo dann das Aufgenommene ungefähr auch dem entspricht, was man mit einem Plopp von einem Bier oder mit einem Streichholz verbindet. Aber das ist dann eher die Technik, glaube ich. Aber die Technik, und da wären wir auch eben bei diesem zweiten Punkt der Geräuscherforschung im 20. Jahrhundert, im Rahmen eben des künstlerisch-kreativen musikalischen Ausdruckes. Darum geht es uns ja eigentlich auch heute. Und die vielen Tonbandkompositionen oder auch Kompositionen, die dann mit Tonbandzuspielungen eben erst ihre Vollständigkeit erlangen, wären ja ohne die technischen Möglichkeiten unserer vergangenen 40 oder 50 Jahre gar nicht möglich. Und diese Musik, die sich so auch viel auf die Technik stützt, ist wirklich neu. Das gab es einfach nicht vor 150 Jahren. Du, jetzt muss ich dir noch das Geräusch des abziehenden Isolierbands vorspielen. Ups. Geil. Das ist auch echt. Es geht aber cool. Nur einmal, weil jetzt ist es herunter von der jetzt Rolle. Jetzt ist es runter von der Rolle. Wobei man da den Schluss natürlich, wenn man das jetzt inszenieren würde, noch, dann am Schluss würde ich noch feilen. Ja, okay. Der Anfang war in der Spannung, im Spannungsverlauf und wie er sich so, wunderbar. Das Ende war etwas. Das kam daher, dass verunglückt. Das letzte Stück auf der Rolle war und das praktisch auch jetzt am Papp-Ding gepickt ist, was abgerissen ist. Ich finde es aber noch ganz interessant. Es pickt dann nämlich auf den Finger und auch das Zerreißen finde ich ganz hübsch. Also Isolierband ist noch unerforscht, glaube ich. Also gibt schon ein Stück für Isolierband für 7 Isolierbänder. Du könntest gerne mal eins schreiben, beziehungsweise dann auch eben auch ein bisschen versuchen, das zu notieren. Und da fängt es jetzt ja wieder an, dass von dem beliebigen, geräuschhaften, spielerischen, wenn du möchtest oder wenn man möchte, dass etwas wiederholbar wird, dann muss man wieder eine Lösung finden mit Anweisungen, mit notierten kleinen Anregungen, wie kann ich das dann wiederholen, dieses Phänomen? Jetzt verstehe ich auch das Problem, weil es ein Bedürfnis ist, also aus dem Beliebigen zu holen, dann ist es das Geräusch, aber wenn ich es als aufführbares Stück gerne hätte, muss ich etwas festhalten und sei es nur ein Kommando, zieh es ab. Oder sei es nur eine Materialsammlung, die man zur Verfügung haben muss, um das eine oder andere eben auch produzieren zu können. Also es braucht in jedem Fall Rahmenbedingungen, die man festlegt. Lass mich da geschwind gleich einmal das jetzt bei dem Scotch-Brite-Tick so holen, weil das muss. Also, 100%. Ach. Ja, das Ende fand ich auch, also kurz vor Ende war das ziemlich cool. Mhm. Also auch ein bisschen rhythmisches Blubbern dazu. Mhm. So dass aus dem Geräuschhaften sich eine kleine, leichte, rhythmische Struktur entwickelt hat. Also eine Entwicklung war da auch hörbar. Ja, genau. Und auch immer in einem zeitlichen Rahmen fixiert. Ich meine, John Cage hat ja nicht umsonst auch seine Komposition 4 Minuten 33 genannt. Also er hätte ja auch Ach sagen ja, können, immer. ich, das, je nachdem, wo man gerade sich befindet, kann man dieses Stück erleben. Nein, es gibt eine Rahmenbedingung. Aber der hat ja auch dieses Stück gemacht, das 633 Jahre dauert, das das längste auch. Orgelstück der Welt. Genau. Das hat auch eine Rahmenbedingung. Aber stimmt, das muss enden, ja. Es muss enden und es braucht eine Definition. Ich habe jetzt noch den Tesa-Film, das ist ein weiterer Tick, so praktisch. Der Scotchbite ist irgendwie so, wo man schreiben kann drauf, aber steifer, schauen wir mal. Ja. Ja. Da fand ich jetzt den Anfang nicht so überzeugend. Aber es hat besser aufgehört. Aber in der Mitte und gegen Ende, genau, war dann so eine elastische. Der Hund spielt auch mit dem. So, ich verbick mir aber da immer, das ist dann das Wegräumen, ist auch immer so eine Geschichte. Also die Resonanz war jetzt ganz schön. Ja. Also es hatte mehr Resonanzraum, dieses Tesa, glaube ich, oder? Ja. Ja, dieses Tesa-Stück hatte mehr Resonanz. Und wenn du da jetzt weiterforschen würdest und dich sozusagen dann auch noch vielleicht musikphysiologisch oder philosophisch das noch absichern würdest, so als Komponist, ja, so dass du aus dem Beliebigen austrittst in eine Form von auch angreifbarer Ästhetik, ja, dann bist du genau da, wo viele andere auch sind. Also ich würde beim Isolierband wirklich mit einer Sache beginnen und das Isolierband einmal studieren, lange Zeit. Also nur einmal abziehen und was kann man tun, wenn man einmal sein Stückel abzieht. Ich glaube, das müsste man mal kennenlernen einfach, wie sie das also benimmt. Also du würdest dann vielleicht auch definieren, ich meine, wenn man es wirklich extrem betreibt oder genau betreibt, Länge des Isolierbands und auch eine gewisse Form von zeitlichem Ablauf. Ja, und ich fange schon an, wie ich spüre, dass ich da pingelig werden würde, wenn das irgendeiner falsch macht, dann wenn es. Weil es braucht mir schon die Körperspannung. Also das ist jetzt nicht egal, wie man das wegzieht. Nein, ja, und wie da der Tonus ist in deinen Muskeln. Also womöglich hast du dann auch irgendwie eine kleine Anregung, mit welchen Fingern du das am besten dann findest, dass man das abzieht. Ob der Daumen mit dem Zeigefinger irgendwo das hält oder der kleine Finger mit dem Ringfinger irgendwie eine Einheit bildet, um irgendwie den Druck zu verstärken, was auch immer. Und genau solche Anregungen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, genau solche Anregungen oder solche Studien betreiben dann auch die Komponisten mit den Instrumentalisten oder auch mit den Sängern, um eben zu dem Klangergebnis zu kommen, das sie besonders interessiert. Und irgendein junger Instrumentalist würde mich dann provozieren, indem er es dann mit den Zehen spielt. Ja. Oder mit den Zähnen abreißt, das macht man ja auch ganz oft. Hat man keine Schere bei der Hand, macht man manchmal irgendwie dann das mit den Zähnen. Ergibt auch wieder eine ganz eigene haptische Erfahrung. Und schon hätten wir Auseinandersetzungen. Genau. Ja. Und das ist, um das zu thematisieren, braucht es halt oft auch ein Umfeld. Und in der heutigen oder in der jetzigen Zeit ist dieses Umfeld ganz viel auch kombiniert mit den technischen und vor allem auch technologischen Bestandteilen der Musiksuche. Ja, und da würde ich jetzt vielleicht auch noch mal ganz gerne ein bisschen hängen bleiben, weil diese Technologien der Aufnahmetechniken, der Transformationsmöglichkeiten, der Mikrofonierungen, das hatten wir in anderen Episoden ja auch schon ein bisschen thematisiert, also hörbar zu machen, was ohne Mikrofonierung nicht hörbar wäre. Und das machst du ja als Radiomacher eigentlich auch, sonst müsstest du die Leute ja persönlich mit Briefpost informieren, sie sollen da und da hinkommen, um sich das und das da und da dort anzuhören. Das wär auch interessant. Es bedarf einen gewissen Aufwand natürlich. Einladung statt Ausstrahlung. Es wäre dann so wie das Umkehrprinzip von man trägt über ein Medium die Informationen den Menschen ins Haus, so würdest du quasi die Menschen dahin holen, wo die Informationen zu erleben sind. Also was ich beim Zischen schön finde, ist, wenn ein Lastwagen stehen bleibt. Der hat immer ganz charmante Zischs, wenn so die Bremsdruckzylinder sich lösen. Und da kann man es richtig zeigen, dass etwas stehen bleibt. Das geht immer gut. Hast du hast auch noch was vorbereitet zum Zischen? Ja, wobei das Zischen, das kam jetzt eigentlich schon über dieses Dupuytren-Stück Ah, raus, das war okay, dann bin ich eins hinten. Ja, genau. weil Okay. im Grunde genommen dieses Ja. also sozusagen über Vokale etwas zu verstärken, dieses Zischen jetzt am Blasinstrument zum Beispiel, hauptsächlich durch diese zusätzliche Vokaltechnik entsteht. Und die Ja. Petzold-Flöte, die ja auch das Geräuschhafte sehr stark einbaut, das hat jetzt mit dem Zischen vor der Hand nichts zu tun. Nein. Auch, es hat jetzt vielleicht irgendwie überhaupt, ist ein bisschen schwierig, das Rauschen und das Zischen auch so ganz klar zu trennen, weil vielleicht ist das Zischen eigentlich ein Rauschen mit Akzenten, ja. Das Zischen ist ein Rauschen mit Akzenten. Schön. Oder ein akzentuiertes Rauschen, also indem du einzelne Momente, genau, auch eine rhythmische Struktur vielleicht in ein Rauschen einbaust. Das hat dann was mit Zischen zu tun. Jedenfalls ist das Rauschen eher eine klangteppichartige Grundangelegenheit, sage ich jetzt mal. Und das Zischen ist vielleicht mehr eine vertikale, impulsive oder pulsierende Aktion. Ja, und deshalb war das für mich ein Themenkreis, der sich vielleicht nicht so stark ausgrenzen lässt gegeneinander, sondern das eine und das andere spielt so ineinander hinein. Weil du die Petzold-Flöten-Instrumente mit reingebracht hast, das wären auch Instrumente, die durch Mikrofonierung, durch Verstärkung auch dieses geräuschhafte Element noch mehr in den Vordergrund rücken. Und es gibt ja die Komponisten, die ganz konkret dafür geschrieben haben, die das auch als Geräuschinstrument bezeichnen. Aber Also. wofür setzt man das jetzt eigentlich ein, dieses Zischen in einer Komposition? Ja, das ist interessant zu fragen. Im Grunde genommen ist das immer unterschiedlich. Also je nachdem, ob der Komponist vielleicht ja, dieses saubere, reine als zu lapidar empfindet und diese Aktionen, diese körperlichen Aktivitäten, die das ja auch bedarf, ja, als Bereicherung oder als Aufbrechen von vielleicht sonst zu oberflächlichen Strukturen benutzt. Also vielleicht wie ein bisschen ein Brechwerkzeug, ja, keine Ahnung, vielleicht wie, dass man irgendwie in das Innere einer Nuss vordringt und dann erst sozusagen den Kern essen kann, ja. Also um irgendwo doch über eine gewisse Form von Krafteinwirkung auch etwas aufzubrechen, um dann darunter oder darüber was höher oder sichtbar zu machen oder erlebbar zu machen. Ein schönes Bild mit der Nuss, ja, mit dem Hebel zur Nuss. Ja, Ich und das habe, ge ja. gelingt immer nur über eigentlich auch über irgendeine Form von, ja, von Klang. Also eine Nuss zu knacken, geräuschlos, das glaube ich, ist fast unmöglich. Ist auch nicht erstrebenswert. Die Nuss muss knacken, haptisch. Also, weil wenn Genau. die Nuss nicht knackt, dann ist sie keine Nuss, dann hat sie was. Genau. Oder wenn sie eben hohl ist, die Haselnuss, weil sie ihnen weil sie schon vertrocknet ist, klingt das Ja, auch ja. anders. Das hört man sofort, wenn man eine hohle Haselnuss knackt, dass da kein Kern mehr drinnen ist. Ja, Ja. ja. Als Eichhörnchen. Auch als Mensch kann Okay. man das kultivieren. Und ich meine, so ein ordentlicher Donner, den gibt es auch nur mit einem Blitz zuvor. Und der zischt halt schon, wenn der in der Nähe ist. Also der zischt fett und dann donnert es fett. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es je nach Instrument, das dann auch der Komponist bedient oder auch je nach Befindlichkeit auch der Spieler, das Zischen und das Rauschen eine andere Selbstverständlichkeit bekommt. Ich möchte Franz Hautzingers Trompetenspiel auch da hinzuführen oder hinzufügen. Werden wir verlinken, ja. Genau, weil zum Beispiel Franz Hautzinger über einen Defekt oder eine Verletzung der Lippen, also über eigentlich ein trompeterisches Desaster zu einer Spielart gefunden hat, die mit extrem viel feinen Geräuschstrukturen arbeiten und das sozusagen über ein Problem, ja, über ein Problem zu einer neuen Ästhetik im eigenen Spiel gefunden hat. Und das passiert ja auch Köchen zum Beispiel, dass sie durch eine unbedachte Mischung oder zu Geschmacksnuancen kommen, die sie vorher eigentlich sich so nie getraut hätten zu erdenken, wie Currywurst oder sowas zum Beispiel. Ja, also ich meine, das sind jetzt keine Spitzenköche, die das erfunden haben, aber gibt es ja auch Geschichten dazu, wie kam es denn zu dieser Currywurst-Mischung? Ja, da hat halt jemand irgendwie, ich glaube so in Nachkriegszeit, so die Tomatendosen wo hochgetragen und in der gleichen im gleichen Tragegriff hatte irgendwann war Currypulver und dann fiel das runter und man konnte es nicht wegwerfen. Dann hat man diesen Mischmasch sozusagen dann zur Wurst dazu und das kam gut an und daraus hat sich was entwickelt, was heute immer noch jeder gerne isst. Also manchmal passiert über Umwege etwas, was man wenn man es kultiviert, zu einer eigenständigen Ausdruckskraft etablieren kann. Also das Zischen, das so, dass ein Stück oder das Spiel bunter, facettenreicher, mutiger macht, könnte man vielleicht einmal sagen. Würde ich schon behaupten, ja. Gibt es das Zischen auch als eigenes Element, also wo das Zischen dann eine eigene Aussage hat? Also wenn man sich Radio- bzw. auch Tonbandkompositionen anhört, da gibt es auch Links zu zwei Komponisten, Ludwig Bekic, ein Wiener Komponist, und Gerald Fiebig, den hatten wir schon mal auch dabei gehabt. Dann entstehen teilweise aus Einzelaktionen, durch Loops, auch durch Überlagerungen wieder Strukturen, die mit diesem ursprünglichen Klang Element, das verwendet wurde, dann wieder weniger zu tun haben. Aber da war zum Beispiel ein Zischen eben der Ausgangspunkt, der Baustein, der erste Baustein für ein komplexeres musikalisches Gebilde. Und dann würde das Zischen oder ein Zischen für sich schon der Kosmos sein für ein ganzes musikalisches Werk. Das Zischen als Grund, als Grundlagenfunktion, als Stufe, ja. Also als Fundament. Ja. Ja. Hattest du schon einmal einen Knalltraum, Elisabeth? Ein Knalltraum. Kennst du das? Ich kenne das weniger oder gar nicht. Oder was es ist? Nein, sagt mir jetzt wenig. Das ist, ich habe jetzt nämlich jetzt zweimal was gelesen, einmal in unserem diesjährigen Tageskalender mit interessanten Facts aus der Natur. Und ich weiß selbst nicht, ob ich das schon einmal hatte, aber mir kommt es im Ansatz bekannt vor. Man schläft, es ist einfach still und irgendetwas knallt dann, obwohl nichts knallt. Und das dürfte durchaus häufig sein, dass das Leute haben, weil das irgendeine gehirntechnische Geschichte ist, habe ich heute gelesen, dass sie so irgendwas entlädt oder was weiß ich auch immer passiert. Aber das ist eben so interessant. Ich glaube, ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das selbst einmal hatte, aber mir kommt es so bekannt vor. Okay. Ich meine, es ist ja vielleicht auch immer wieder, dass man was erlebt, weil man es wo gelesen oder gehört hat, dass es jemand andere erlebt und es wird einem dann so nahe, dass man glaubt, man hat selbst erlebt. Wahrscheinlich ist es das, ja. So in die Richtung vielleicht gehen. Solange man aber nachdenken muss, ob man es gehabt hat, hat man es wahrscheinlich nicht gehabt. aber das sind Phänomene, die sind vielleicht nicht metaphysischen, aber so in diesem Bereich des Traums vielleicht auch angesiedelt. Man erlebt ja im Traum oder in diesen Bereichen des Aufwachens ganz viel, was dann aber auch wieder weg ist, wenn man richtig wach ist. Das erlebt man nur in dieser Graustufe. Und vielleicht ist es mit den Geräuschen oder dem Geräuschhaften und dem Zischenden in der neuen Musik manchmal auch so, dass man sich, ich will nicht sagen, wie in Trance versetzen muss, um irgendwie da Schichten durchhören zu können, aber es braucht oft eine gewisse Länge, eine gewisse Distanz an, an Zeit, die man sich damit geben muss, ja, dass man eben aus diesem Pulk an Klangereignissen das rausfiltern kann, womit man dann auch konkret Bezüge herstellen kann. Also es passiert so gut wie kaum, dass man etwas hört, ohne dass man nicht sofort versucht, Bezüge herzustellen. So Muster also, zu erkennen. Oder Erfahrungswerte zu suchen, wo man eben was schon wie gehört hat und so weiter. Und da muss man sich auch dafür Zeit nehmen. Und diese 4 Minuten 33, um nochmal auf John Cage zurückzukommen, kommen mir jetzt im Verhältnis zu dem, was es sonst oft an Stücken, an Längen gibt, ja, okay, sehr wenig vor. Ja, das stimmt. 4:33 ist echt, also okay. Das geht schnell vorbei. Ja, ja. Und da hat man schon wirklich, also wenn man sich konzentriert, da muss man sich schon gut konzentrieren, dass man da viel wahrnehmen kann in 4 Minuten 33. Hm. Also finde ich eine gute Länge, vielleicht auch so für einen Popsong, ne? Die haben ja auch oft nur so 3 Minuten 50 und das ist vielleicht so eine Länge, in der man gerade noch nachvollziehen kann, was man erlebt hat. Damit sich der John Cage vor den Nachrichten noch rausgeht, 4:33. die Stepptänzer fallen mir noch ein, die ja dann dieses Geräusch einsetzen als Abfolge von Schritten eben, aber eben zwischen der Musik dann durch. Ja, also wo das Rhythmische und das Geräuschhafte, also dieses Abstufen von Klängen, also dieses Abstufen von diesen mechanischen Momenten, die da passieren, wenn diese Metallbeschläge auf irgendeinen Boden oder auf ein Material auftreffen sozusagen, das abzustufen, das ist halt auch was Geräuschhaftes, aber eben auch was gestalterisch-musikalisches. Ja. Und ich denke, da fängt es an, dass es eben dann nicht nur die reine beliebige Geräuschkulisse ist, die man damit erzeugt, sondern mit dem Gestaltungswillen, der dahinter steckt, wird es zum kreativen Ausdrucksmittel. Ja, ja, ja. Und dann kann man auch nicht mehr sagen, ja, das ist doch gar keine Musik, das ist doch nur ein Rauschen. Wenn man diesen Gestaltungswillen und dieses gestalterische Prinzip dahinter erkennen kann oder den Willen hat, das erkunden zu wollen, dieses Prinzip, dann ist es kein beliebiges Geräusch mehr und dann wird es eigentlich auch, dann kann es auch Kunst werden. Und da ist die Wiederholung ein Faktor, dass man das eben mehrfach machen kann. Genau, auch wenn es nicht immer dann genau gleich klingt und wenn es nicht immer gleich erlebbar ist, aber es braucht eine gewisse Rahmenbedingung, die das erhöht aus dem Alltag, aus dem Umgebungsumfeld heraus, im erhöht. Ja, ja, ich denke da nur an den Künstler Nietzsche, glaube ich, der Blut an die Wand schüttet und der ist ja auch praktisch, das schaut immer anders aus, aber es ist halt die Wiederholung des Blut an die Wand schüttens oder des Bilderübermalens von Arnulf Rainer. Schaut auch immer anders aus, aber es ist halt immer das Übermalen. Wäre mir jetzt auch noch eingefallen, dieser Querverweis zur bildenden Kunst, genau. Wo eben auch viel passiert an Aktionismus, der eben erst dann diesen künstlerischen Aspekt bekommt, indem man definiert, wann was, wie, wo. Ja, ja, das finde ich sehr interessant, also an dieser Geschichte, genau. Ja. Es gibt auch noch ein interessantes Stück eines Norwegers, der Partiturblätter aufeinander stapelt und dann Schicht für Schicht abnimmt und was dazwischen passiert, bleibt der Geigerin überlassen. Ja, das 43 war Minuten. Das war dieser Norweger Ole Henrik Mo, der in einem Rahmen eines Festivals Reibung und Widerhall im Rausch der Geräusche, neue Musik in Bremen, eine Reihe. Und der inszeniert sozusagen mit Hilfe der Interpretin auch nochmal diese Stücke. Also dieses Notenblätter abwerfen sozusagen, dieses Geräusch, das dabei entsteht, das kann man als Unfall betrachten, was ganz oft leider auch hochkarätigen Musikern immer wieder fährt, dass dieses Umblättern und dieses leider leidige Thema, dass man, wenn man viel zu viel Noten spielen muss, die nicht alle auf ein Blatt passen, ja, was macht man dann mit Schnipseln und Kleben und Schneiden? Oft ergibt sich keine andere Möglichkeit, außer zu blättern. Und dieses geräuschhafte Blättern, dann auch noch konkret einzubeziehen in ein Stück, ist ein sehr, finde ich, ein liebevoller Aspekt auch. Schon, ja, dieser Problematik gegenüber. Genau, also einfach auch zu sagen, ich thematisiere das ganz bewusst, um vielleicht auch der Interpretin oder dem Interpreten zu ersparen, dass er ein bisschen hilflos dem Thema ausgesetzt ist. Aber das ist jetzt nur eine meiner Überlegungen dazu. Es ist ja auch in der Schule das Geräusch immer so verpönt. Also wenn man das vielleicht ein bisschen schafft von Schülern, das Geräusch, das sie machen, ein wenig einzubauen in den Fortfluss des Unterrichts, dann würde mich das schon interessieren, wie das ginge. Es gibt übrigens einen Philosophen, der hat Vorlesungen gehalten, ich weiß aber den Namen nicht mehr, der hat seine Vorlesungen immer aufgebaut. Im Hörsaal hat er 3 Flaschen Cola, oder waren es 6, sagen wir mal 3, vom Hauptpult zum Fensterbrett getragen. Und so hat er seine Vorlesungen immer gehalten. Der Ablauf war bestimmt, diese 3 Flaschen werden zum Fensterbrett getragen. Und der Rest wurde drumherum gebaut. Und das dürfte ganz außergewöhnlich gut gewesen sein. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Da wären wir wieder ein bisschen bei diesem Ritualisieren von Ereignissen auch oder von Abläufen, dass es für ein Erleben, ein konzentriertes Erleben förderlich ist, wenn man gewisse Rahmenbedingungen hat, an die man sich halten kann. Und wie man das, in welchen Bereichen der Bildung oder des Alltagslebens oder auch des künstlerischen Erlebens, des Kunstkonsums sozusagen, wie man das dann gestaltet, das ist ja jedem Ausübenden oder auch jeden Produzierenden selbst überlassen, also auch den Dozenten, die da wo stehen. Aber ich denke mir, das wäre vielleicht jetzt für mich auch wieder eine Anregung, die Unterrichtseinheiten ein bisschen mehr auf das zu lenken, was sonst noch an Geräuschhaften passiert. Schärft in jedem Fall die Sinne. In Braunau am Inn ist gerade ein Typ unterwegs, der als Harald Hitler sich ausgibt und verkleidet mit einem Hitlerbärtchen, der die Leute aufmischt. Das dürfte auch wieder ein Kunstprojekt sein. Und mich würde noch interessieren, was ich mit meiner Papierschere so auf einem Neujahrskonzert anrichten könnte, bis man mich findet. Aber ich glaube, da ist das Zerstörungspotenzial schon irrsinnig groß, wenn man die Aufnahme vermasselt. Da war also, doch das immer 2017 mit der Schere, die man nicht gefunden hat. Diese ganzen Designer-Klamotten, die dann alle irgendwo übers Tausende hinausgehen. Es würde jedenfalls noch was bewirken, das bin ich mir sicher. Bewirken, ja. Bewirken. Ja, sicher. Das du, bewirken. Lieber Lothar. Ja. Ich finde, dass du auf dieses Thema so nett eingestiegen bist. Also auf ich finde, eine dass Art, ich auf gutem Weg bin mit meinen Bändern. Du bist Bändern. Auf gutem Weg mit deinen Bändern, auch mit deiner Art, dich als kreativer, kunstschaffender Radiomacher zu betätigen und das irgendwo weiterzutragen. Hat mir sehr Spaß gemacht, deine Inputs heute in unserer Episode 06. Na und bitte komm bitte bei 07 auch nicht pünktlich, weil offenbar sind die 10 Minuten, die ich auf dich hier in Wien warte, während du in Ulm noch irgendetwas kramst, äußerst produktiv und sicher nicht also langweilig. Also ich finde das immer ganz nett, so alleine da ein bisschen dahin zu probeln, also, bis du dann plötzlich auftauchst aus dem Nichts des Internets. Mit der Pünktlichkeit, das war immer schon ein bisschen ein Thema in meinem Leben. Aber ich hab dir noch eine Leseaufgabe für 07. Da soll es ja um den Fluch der schönen Töne gehen. Der Fluch der schönen Töne. Ja. Und der leider verstorbene Nikolaus Anoncourt Stimmt, der ist noch nicht lange tot, ja. ist noch nicht lange tot, genau, hat, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, ein Spiegel-Interview gegeben. Er hat sich öfter mal geäußert über die Schönheit in der Musik und auch die, wo Schönheit für ihn beginnt. Und da geht es um alles Mögliche in diesem Interview, aber übertitelt mit Schön durch Schmutz. Und das fand ich ein schönes, einen schönen, eine schöne Ja. Anregung. Schön durch Schmutz. Die schöne, schmutzige Stimme der Callas kommt in diesem Interview vor, ja. Genau. Ah ja, das ist aber schon sehr interessant, was, ja. Okay, das ist sehr gut lesbar, weil es nämlich verlinkt ist und keine Zugangskosten verursacht, das Interview mit Hanuncourt im Spiegel vom 5.11.2007 werden wir verlinken und dann haben wir eine gute Vorbereitung fürs nächste Mal. Bin ich gespannt. Der Fluch, warum der Fluch der schönen Töne? Der Fluch der Karibik fällt mir noch ein. Ach so, ja. Das auch, hat auch Johnny was mit Depp, Schönheit. oder? Ist es? Der Fluch des Geldes, der hat jetzt auch solche Geldprobleme. Ach so. Ja. Mein. Also es gibt ja, wie gesagt, immer Kehrseiten von etwas. Und was ist das Schlimme am Fluch? Also das wird immer so verurteilt, ja, der Fluch. Ja, wahrscheinlich ist es dann praktisch dieser Zwang in die Wiederholung. Ein Fluch ist etwas, wo die Leute dann gefangen sind in diesem immer wieder den Stall ausräumen und diese Rinder kacken wieder alles voll. Oder der eine, der Grieche, der da an die Felswand gebunden wird und verflucht wird, dass da dann jede Nacht irgendein Vogel kommt, ihm die Gedärme rausreißt. Einmal ist ja schon schlimm genug, aber. Also Lothar, wir können auch gleich an die nächste Episode Nein, anschließen, sozusagen einen Episodenmarathon ja, einen veranstalten. Fluch der Episode beginnen. Nein, ich glaube, wir freuen uns in 2 Wochen und dazwischen Genau. veröffentlichen wir Episode 6 und die 5er ist auch noch in der Röhre. Ja, bin gespannt. Danke, Elisabeth. Ich danke dir, Lothar. Herzlichen Gruß nach Wien. Lisi Vielen Dank, Baba, Lothar. hab ich Bis gefreut. bald. Mia, Baba. bitte.